Das pommersche Altholm steht Kopf. Derlei hat die Stadt noch nie erlebt. Kochende Bauernseelen entladen ihre Wut über den Staat mit seinen gnadenlosen Pfändungen ihres Viehs und ihrer Höfe, und die Polizei, die Schupo, drischt gnadenlos auf die Empörer ein, die Staatsfeinde. Altholm, dem bisher so friedlichen, ein bisschen langweiligen Städtchen, droht ein ungutes Kapitel seiner Geschichte. Ja, hier, Schlegel, das Ressort Inland, bitte. Tag, Körnchen. Hallo, hier Schlegel. Also pass auf, ich fahre erst morgen weiter nach Stettin. Du weißt schon, die Werftreportage. Ja, unterwegs einen Tipp gekriegt und hier hängen geblieben. Also pass auf, los jetzt. Vermerk, sofort auf den Tisch. Text. Det pommersche Städtchen Altholm. Erlebte alles andere als einen verschlafenen Wochenanfang. Hast du das? Gut, Punkt. Während einer genehmigten Großkundgebung vom Bauern der ländlichen Umgebung. Umgebung. Kam es in der Innenstadt zu tumultartigen Szenen, ausgelöst von einzelnen Agent Provocateurs. Schreibweise ist klar? Agent Provocateurs. Punkt. Polizeibeamte wurden tätlich angegriffen. Ja, na klar, ich mach keinen Quatsch, das war so. Angegriffen, Punkt. Provozierendstes Element war eine mit einer Sense bestückte Fantasiefahne an der Spitze vom Demonstrationszug. Punkt. So, denn drunter Provinzposse oder Alarmsignal. Fragezeichen. Ja, genau. Das war's. Ja, Ferksen, Sie sehen, Nordkap adieu, ich pack wieder aus. Wir haben die Fahne, ein paar sind verhaftet. Gut, wenigstens kein neuer Toter. Wie? Was für Tote? Na, zwei Tote hat es doch schon gegeben, Schwerverletzte. Wer hat denn das gemeldet? Stimmt das etwa nicht? Nein! Vor einer halben Stunde bin ich angerufen worden. Ich wollte gar nicht an den Apparat, war ja beim Packen. Eine ganz aufgeregte Stimme, Genosse Gareis, die Bauern sind mit Pistolen bewaffnet und schießen. Zwei Tote und Schwerverletzte. Und brach mit einem Satz ab. Da blieb mir nichts anderes übrig, als die Hundertschaften in Grünhof zu alarmieren. Es ist nicht geschossen worden. Pistolen haben die Bauern nicht gehabt. Von wegen Tote. Ich ahne was. Oh Gott, was für eine Schweinerei. Wir hätten es auch allein geschafft mit unseren Leuten. Aber kaum war es losgegangen, waren die aus Stolpe schon da. Abgekriegt haben nur wir. Kranz ist ziemlich schwer verletzt. Klepto. Das muss untersucht werden. Sinnlos. Das ist nun mal passiert. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Man muss immer weitergehen, Fraxen. Wer stehen bleibt, hat schon Unrecht gehabt. Wo sind die Bauern jetzt? Sie werden in ihre Auktionshalle einrücken. Gut. Ich lasse den Zugang polizeilich eskortieren. Schön. Ich werde die Versammlung auflösen, da sie unfriedlich geworden ist. Aber vom Tor hört unsere Gewalt auf. In der Halle und auf dem Hof haben die Bauern Hausrecht. Weiß ich, Fraxen, weiß ich. Aber ich habe das Recht, jede aufrührerische Versammlung in meiner Stadt aufzulösen. Ja. Todsicher werden flammende Reden gehalten. Da wird abgeschnitten. Veranlassen Sie das. Jawohl! Soviel ich erfahren habe, ist eine Stahlhelmkapelle da. Gegen die musikalische Eröffnung ist nichts einzuwenden. Das Deutschlandlied, alle drei Strophen, ist verklungen. Atemlose Stille ist eingetreten in der großen Backsteinhalle, wo die Viehauktionen stattfinden und all die Auftritte von prächtigen Stieren und Milchkühen, all die Krönungszeremonien. Wer wird zuerst reden? Hat denn keiner Mut? Sind sie denn alle mutlos geworden? Ist denn alles schon verraucht, der Zorn, die Wut, die Trauer über die Niederlage? Da tritt der alte Bentin, Pfarrer Bentin, ans Rednerpult. Bauern! Liebe Landsleute, ich habe die Jahre nach der Revolution viele Fahnen gesehen. Rote, andere. Die Kommunisten haben in Altholm Strohpuppen rumgetragen. Eine war unser Feldmarschall Hindenburg an einem Galgen. Ja,